1. Die Sprache Salomos beginnen mit der Feststellung, dass ein Weiser Sohn seinem Vater Freude bereitet, wohingegen ein törichter Sohn seiner Mutter Kummer bereitet. 2. Unrechtmäßig erworbener Reichtum bringt keinen dauerhaften Vorteil, doch gerechtig kiet vermag vor dem Tod zu bewähren. 3. Jahwe las die Bedürfnis der from men nicht unerfüllt, warende die habgierigen Wunsch der Gottlosen abweist. 4. Wer nachlässig arbeitet, verarmt, wohingegen fleißig hand wohlstand schaffen. 5. Wer im Sommer vorreit sammelt, beweist Klugheit, wer hingegen zur Erntezeit schlaft, handelt schandlich. 6. Siegen ruht auf dem Haupt des Gerechten, doch der Mund der Gottlosen verbirgt Gewalt und Unheil. 7. Die Erinnerungen den Gerechten bleibt gesegnet, waren der Name der Gottlosen in Vergessenheit geraut. 8. Ein Weises Haus nimmt Anweisungen, doch ein törichter Schwarzer Wort zu vollkommen. 9. Wer aufrichtig lebt, get sicher seinen Weg, wer jedoch krumm fadewalt, wird entlarvt wer denn. 10. Ein heimtückisches Augenzwinken verursacht Lied, doch affin Zurechtweisung fordert den Frieden. 11. Der Mund des Gerechten ist ein Quell des Lebens, waren der Mund der Gottlosen Gewalt verbirgt. 12. Has Shirt Streitigkeiten, doch lieb bedeckt elver Verlungen. 13. Auf den Lippen des Verstandigen findet sich Weisheit, doch dem Rücken des Unverstandigen gebert die Sachtigung. 14. Weise Menschen bewähren Wissen, wohingegen der Mund eins nahren den schnellen Untergang ankündigt. 15. Der Reichtum eins wohlhabenden dient im als sich hier festung, doch die Armut der Bedürftigen führt zu ihrer Verzweiflung. 16. Der Ertrag des Gerechten führt zum Leben, waren das Einkommen des Gottlosen zur Sünde verleitet. 17. Wer sich sucht bewahrt, beschreitet den Weg zum Leben, wer jedoch Ermahnungen ignoriert, gerät in die Irre. 18. Wer has verbirgt, ist ein Lügner, und wer Verleumdungen verbreitet, erweist sich als Tor. 19. Bei vielen Worten bleibt die Sünde nicht aus, wer jedoch sein Lippen zugelt, handelt Klug. 20. Die Zange des Gerechten ist wie Erlesin Silber, doch der Verstand der Gottlosen ist von Geringemwut. 21. Die Wort des Gerechten nahren Veel, doch die Toren sterben aufgrund ihres Mangels und Einsicht. 22. Der Siegen Jahwes macht Rei, und Igen Anstrengung kann dem nichts hinzufügen. 23. Für den Toren ist das Begehen von Schandtaten ein Vergnügen, für den einsichtigen Menschen hingegen die Weisheit. 24. Was der Gottlos verchtet, word in erelen, doch was die from men begehren, word ihnen gewort. 25. Wenn der Sturm aufzieht, ist es den Gottlosen geschehen, doch der gerecht steht auf festem Grund. 26. Why essig für die Zahn und Rauch für die Organist, so ist der Fall für den, der in both drugged. 27. Die erfurcht vor Jahwe verlangert das Leben, doch die Jar der Gottlosen werden verkehrt. 28. Die Erwartung der Gerechten führt zu Freude, doch die Hoffnung der Gottlosen wird zunichte gemacht. 29. Das Handeln Jahwes bietet Schutz für die Aufrichtigen, bringt jedoch Verderben über die Jubeltäter. 30. Der Gerecht wird niemals ins Wanken geraten, doch die Gottlosen werden nicht dauerhaft im Land bleiben. 31. Der Mund des Gerechten last Weisheit hervors brudeln, doch die Zange der Verdebtheit wird ausgerottet. 32. Die Lippen des Gerechten erkennen, was angenehm ist, doch der Mund der Gottlosen spricht nur verkürzt.